fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra. Hallo und herzlich willkommen zur Vierecken 2-11er Ausgabe nach dem grandiosen Sieg Deutschlands über Portugal. Heute leider ohne Pocho, der muss heute andere Sachen machen, aber dafür mit einem ganz tollen und wirklich liebenswürdigen Ersatz. Ricky, hallöchen. Hallo, liebe Fußballfreunde. Hier ist Ricky live aus der Feiermetropole Nummer 1 in Deutschland aus Stuttgart. Ja. Das ist wahr. Hupen bei euch die Autos immer noch? Ja, es wird immer noch gehupt und das ist ein gutes Thema, das du da ansprichst, denn bei mir in der Nachbarschaft saß einer, der die ganze Zeit mit so einer Vuvuzela rumgehupt hat. Ja, aber völlig unmotiviert, also unabhängig von Toren oder roten Karten für die deutsche Mannschaft, hat er einfach immer mal wieder ins Rohr geblasen. Und da du das ja wahrscheinlich per Stream geguckt hast, dachtest du die ganze Zeit, es fällt ein Tor, oder? Naja, am Anfang schon, aber irgendwann, also da macht man mir so schnell auch nichts vor, habe ich natürlich herausgefunden, das ist ein notorischer, einfach ein Bläser, der aus Langeweile bläst und da hat es mich einfach nur noch genervt, tierisch genervt. Ich konnte die Gefahr nicht ausmachen, so muss man sagen. Ich habe zwar mehrfach versucht, ihn zu finden und habe dann auch meine kleine russische Spähdrohne losgeschickt. Ich habe ja hier im Haus, wo ich wohne, zwei russische Zwillinge. Die sind so 7 Jahre alt, die den ganzen Tag auf der Straße sind und Fußball spielen. Und das sind meine Augen und meine Ohren hier in der Hood. Und dann habe ich zu denen gesagt, Luca, und den anderen sage ich jetzt, spreche ich nicht mit Namen an, weil das ist so, bei russischen Mafia-Kindern, da kriegt immer nur einer einen Namen. Und der andere, der ist einfach mit dabei. Und dann habe ich gesagt, hey, wer hupt denn da immer mit dieser komischen Vuvuzela? Dann hat der Luca gesagt, pass auf, ich guck für dich. Dann habe ich gesagt, alles klar, sag's mir dann Bescheid. Ja, so war das. Schön, schön. Ich würde sagen, möchtest du auch noch großartig über die vergangenen Spiele reden? Naja, jetzt am Anfang vielleicht nicht, aber prinzipiell gibt es da natürlich viel zu reden, klar. Du musst jetzt gucken, wie ich hier sitze und mit meinem Zeigefinger so meinen T-Shirt-Kragen so von mir wegziehe. So viel habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Aber natürlich das Deutschlandspiel heute. In geselliger Grillrunde haben wir heute das Deutschlandspiel geguckt. Und lass uns mal gleich anfangen, Ricky, denn meine Emotionen, die sind wirklich noch so frisch. Die muss man jetzt eigentlich in Podcast-Form einfangen. Ich habe ja vor dem Spiel, als ich die Aufstellung gesehen habe, mit wie es dann auch wirklich, wie wir das schon in dieser Sendung gesagt haben oder uns gedacht haben, dass Höwedes links spielt, Boateng rechts und die beiden Kanten in der Mitte, Hummels und Mertesacker, das könnte eventuell schiefgehen, wenn da Nani und Cristiano Ronaldo über die Flügel brettern. Wenn die mitgespielt hätten, musst du dazu sagen. So sieht's nämlich aus. Wenn sie mitgespielt hätten, wäre es eventuell auch gefährlich geworden. Mein Vater, der alte Klugscheißer, hat natürlich gesagt, das habe ich euch doch gesagt, dass der Höwedes das gut macht da auf der Seite und der Boateng sowieso. Hab ich gesagt, ja, mag sein, aber man muss auch so ehrlich sein, die Deutschen haben fantastisch gespielt, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, aber von den Portugiesen kam nichts. Über die Flügel kam nichts. Das Aufbauspiel von Pepe, solange er gespielt hat, war katastrophal. Da kam einfach nichts. Und da muss man jetzt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die Deutschen haben großartig gespielt, aber die Portugiesen haben unter ihren Möglichkeiten gespielt. Cristiano Ronaldo, man hat's gemerkt, er hatte spätestens als Pepe die Kopfnuss an Müller ausgeteilt hat, keinen Bock mehr gehabt. Aber ja, wie hast du denn den Schuss verlebt, als Sami Khedira das leere Tor nicht getroffen hat? Hast du dir auch gedacht, Alter, so eine Chance, die kriegen wir eventuell so schnell nicht mehr wieder? Ja klar, ich habe mir schon auch überlegt, ob wir jetzt in diesem Podcast darüber sprechen müssen, ob Khedira eine Riesenmöglichkeit hat liegen lassen und wir deswegen vielleicht ein Spiel verloren haben. Jetzt, ja, ganz ehrlich, ist es mir eigentlich total entfallen, bis du es jetzt erwähnt hast. Also da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Aber ich wollte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, ja, wie das Spiel so zu Beginn war. Denn da fand ich, hat die deutsche Mannschaft nicht so gut gespielt. Und Portugal vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass die beide riesen Respekt voneinander hatten zu Beginn. Und Deutschland einfach das Glück hatte, diesen Elfmeter zu bekommen. Und ja, das sind dann halt so diese Kleinigkeiten, die so eine deutsche Mannschaft stark macht, finde ich immer wieder. Also das ist selten so, dass man dann bei Deutschland immer noch so diese Nervosität hat, dass trotzdem noch was schief gehen kann, sondern die verkörpern schon so eine gewisse Autorität, wenn sie mal in Führung gehen. Ja. Und was ich gelesen habe bei einem englischen Fußballfan, also auf Twitter, der hat gleich sofort geschrieben, dass für Portugal jetzt Feierabend ist, denn die Deutschen hätten das beste Konterspiel, Konterspiel der Nationalmannschaften bei der WM. Das ist richtig. Das Konterspiel war fantastisch der Deutschen und ich war wirklich so gespannt auf diese Partie, denn die Deutschen sind im Prinzip in dieses Turnier, ich möchte gar nicht sagen in diese Partie, in dieses Turnier mit einem Plan gegangen, mit Plan A. Plan A war falsche 9. Ich glaube nicht, dass ein Klose 90 Minuten aktuell durchspielen kann. Also diese sogenannte falsche 9 und das Konterspiel, das ist, that's it. Das ist unser Spiel. Und ich glaube, wenn das nicht gezündet hätte im ersten Spiel, hätten wir große Probleme gekriegt. Der Niklas schreibt gerade im Chat, dass die Schiri oder dass die Portugiesen alles auf den Schiri abwälzen. Und das ist ja wohl ein bisschen lächerlich, oder? Ich meine, den Elfmeter vorneweg. Den Elfmeter, den kannst du so geben. Ja, Hätte er ihn nicht gepfiffen, hätte ich jetzt gesagt, den hätte er pfeifen müssen. Jetzt hat er ihn gepfiffen, sage ich, den muss er aber nicht pfeifen. Also das ist so, also ich finde, wenn du den Elfmeter pfeifst, hättest du zum Beispiel auch den Elfmeter da in den letzten 10 Minuten gab es so eine Aktion. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich glaube, worauf die Portugiesen jetzt ein bisschen drauf rumreiten, schiri-technisch, ist, dass wir einen Elfmeter gekriegt haben und die Portugiesen nicht. Wobei, ich hätte mich auch nicht gewundert, hätten sie den Elfmeter bekommen. Also der Höwedes hat nur den Gegner getroffen, wenn auch nicht Rabiat, aber er hat ihn getroffen. Ja, aber nochmal zu dem ersten Elfmeter. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein tue ich mich natürlich jetzt damit leicht, dass ich sage, hätte ich vielleicht nicht unbedingt gegeben. In dem Moment war es mir scheißegal. Also da war ich froh, dass wir den Elfmeter haben. Und ganz ehrlich, als Müller da zum Elfer angetreten ist, da war für mich klar, dass wir hier vorschießen. Also richtig, Müller ist für mich mittlerweile so viel wert in dieser Nationalmannschaft. Ich war so froh, als die Aufstellung verkündet wurde, eine Stunde vor Spielbeginn, und Müller stand in der Startelf. War ja klar, dass er spielt eigentlich, aber dennoch, also so hundertprozentig weiß man es ja nie beim Yogi. Mhm. Und ich war richtig erleichtert, weil der Müller ist für mich also ein extrem wichtiger Spieler, deutlich mehr wert als ein Mesut Özil. Über den wir wahrscheinlich nachher auch noch ein bisschen reden werden und müssen. Das Erste, was ich mir gedacht habe, nach dem dritten Tor von Thomas Müller, und da muss man ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen größenwahnsinnig geworden, kann der in seiner Karriere Ronaldo überholen? Er ist Torschützenkönig 2010 in Südafrika geworden. Er hat jetzt schon 3 Tore geschossen in der Brasilien-WM. Er ist, wie alt ist der, 24? Nee. 24 Jahre alt ist der kann also noch. Ist der erst 24, Thomas Müller? Ich glaube, der ist 24. Ich hätte den jetzt schon auf 27 geschätzt. Weil der so aussieht, der ist 24. Ja, kann das, cool. Das ist jetzt wirklich ein bisschen vermessen, aber kann das eventuell der Chat mal so ein bisschen rausklamüsern, wie alt Thomas Müller ist? Aber es hört sich ein bisschen an wie Holger Klein, oder? Ja, Thomas Müller ist 24, 89 geboren, am 13. September, Chris. Am 13. September, sieh dir das mal an. Bei mir geht das Hupen jetzt erst richtig los, habe ich das Gefühl, bei mir hier im wunderschönen, zerbombten Hannover. Was meinst du? Kurze Spinnerei. Glaubst du, Müller hat die Chance, Rekord-Weltmeister-Torjäger, wie auch immer man das nennt, zu werden in seiner Karriere? Natürlich hat er die Chance, aber das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Unter anderem, wie zum Beispiel Deutschland oder wie weit Deutschland bei den anstehenden WMs, die dann noch folgen, kommen wird. Und natürlich, ob er verletzungsfrei ist. Aber ja, er ist ein Stürmer, er ist extrem torgefährlich. Und deswegen hat er per se erstmal die Chance. Aber das dann zu schaffen, ja, da müssen wir uns überraschen lassen. Also das finde ich, kann man ganz schwer einschätzen, ob er das schafft. Aber die Chance dazu hat er. Sicherlich. Jetzt schon wieder auf Platz 1 der Torjägerkanone, oder? Mit Benzema hat er nicht auch 3 geschossen? Der hat nur 2 geschossen, das 2:0 wurde ja als Eigentor gewertet. Stimmt, so war das. Des Torhüters von Honduras. Neymar auch 2 Tore. Und gibt's sonst noch einen aus dem Kopf schnell? Naja, natürlich. Robin und Van Persie. Robben und Van Persie, ist auch ein schöner Name eigentlich. Ja, Robben van Persie. Robben van Persie, ja. Von Persie. Stimmt. Ja, und dann gingen natürlich die großen Gespräche, die großen Debatten bei uns los. Wer kann uns denn noch stoppen? Du weißt ja, wie wir Deutschen sind. Wir denken dann direkt, wer kann uns noch stoppen? Wir hatten da mal vor einigen Jahren so ein Problem mit so einem Eierkopf. Der hat sich alles auch gedacht, wer kann uns noch stoppen? Aber alle dann, ja, mir fällt keiner an. Und ich habe gedacht, was habt ihr Holland nicht mitbekommen oder so? Ich glaube, die Holländer, die spielen sich jetzt richtig in den Rausch. Und das kann mit der härteste Brocken sein, mit Brasilien immer noch, auch wenn sie gegen Kroatien nicht so überragend gespielt haben. Aber lass uns noch mal kurz bei dem Spiel bleiben, Ricky. Einfach mal so hin und her jumpen. Ich habe da jetzt keinen Timeplan aufgeschrieben, aber die Schrecksekunde schlechthin. Wie hast du sie verlebt? Mats Hummels? Ach so, als er sich jetzt verletzt hat zum Schluss. Ja, habe ich mir natürlich schon gedacht, scheiße, weil Mats Hummels für mich von allen Abwehrspielern derjenige ist, der für mich gesetzt ist. Haben wir ja auch drüber geredet am Freitag oder wann wir die Sendung hatten. Deswegen, klar, fand ich dann schon ein bisschen doof, aber wenn ich jetzt das richtig mitbekommen habe, ist es wohl nicht ganz so schlimm. Ich habe erst gedacht, der ist ja ganz unglücklich irgendwie aufgekommen mit dem rechten Bein und das Knie ist so weggedreht. Da habe ich mir gedacht, das sieht gar nicht gut aus. Aber dann, am Ende war es dann doch der Oberschenkel. Ja, also ich weiß jetzt nicht, gibt's da schon ein offizielles Statement, wie schwerwiegend die Verletzung ist? Wahrscheinlich nicht, oder? Bild.de, so sieht's bei Hummels aus, haben sie hier gerade fett am Pranger hängen. Offenbar gibt es eine Warnung. Hummels kurz nach dem Spiel zu Bild. Alles gut, keine Sorge. Ha, guck. Ja, also das ist schon mal nicht schlecht. Und was man natürlich noch dazu sagen muss, wenn er sich verletzen möchte doch, dann bitte jetzt gegen die USA und gegen Ghana. Also, denn wenn du mich fragst, da können wir bitte gar nicht verletzen. Ja, klar, aber wenn wir das irgendwie kompensieren können, dann gegen diese beiden Gegner. Ja. Denn da kann ich mich auch gut mit Boateng und Mertesacker in der Innenverteidigung anfreunden. Ja. Also, wie fandest du die paar Momente Skodran Mustafi Time? Das kann ich nicht einschätzen. Das ist schwer, ne? Also ja, 17 Minuten sind mir zu wenig gegen einen bereits geschlagenen Gegner und alles, was man von dem Jungen hört, ist, dass der gut ist und dass er definitiv eine Berechtigung hat, in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Aber so richtig entscheiden kann ich das wahrscheinlich erst, wenn ich ihn in entscheidenden Momenten sehe. Ich meine, heute ist uns das wirklich leicht gemacht worden oder wir haben es uns leicht gemacht. Wir vor allem. Also die deutsche Nationalmannschaft, die hat halt einfach in den richtigen Momenten dann ihre Chancen genutzt. Das war, glaube ich, das Wichtigste, dass sie immer wieder die Chancen dann auch genutzt haben, den Elfer reingemacht haben, diese Ecke. Und da hat ja, glaube ich, auch hier der Kommentator bei der ARD richtigerweise gesagt, das ist nicht üblich in der deutschen Nationalmannschaft, dass wir Tore nach Eckbällen erzielen. Das war natürlich gleich schon mal toll. Und und natürlich Thomas Müller. Und das wollte ich auch noch sagen. Bei allen anderen Spielern, beim einen mehr, beim anderen weniger, hätte ich mir, glaube ich, Sorgen gemacht, wenn die so ein erstes Spiel hingelegt hätten. Außer bei Thomas Müller. Ich glaube, dem ist das wirklich scheißegal. Also der geht damit, glaube ich, so kühl und locker um und der wird auch im nächsten Spiel wieder brennen und wird sich da nicht irgendwie vorkommen, als wäre er jetzt schon der WM-König, sage ich jetzt mal. Also bei Thomas Müller habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass er diese drei Tore geschossen hat. Der GLK hat bei uns im Chat gerade geschrieben, dass er einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hat. Nichts Ernstes, so Jogi Löw. Also das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ich würde das jetzt nicht unbedingt überpacen. Ich würde den tatsächlich jetzt erstmal ruhig ein Spiel draußen lassen. Also der ist ja angeschlagen, ohne Frage, ne? Ja, das nächste Spiel für Deutschland wäre in Ghana. Dann am 21. sind fünf Tage. Was ist das für ein Tag in fünf Tagen? Samstag um 21 Uhr. Ja, also je nachdem, wie schwerwiegend die Verletzung ist, aber gegen die Ghanesen dann um 21 Uhr, ja, muss man mal gucken. Also kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie Ghana jetzt gegen die USA spielt, beziehungsweise heute Nacht. Mhm. Jetzt spielt ja erstmal der Iran gegen Nigeria. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte jetzt echt Bock auf Ghana, USA, aber richtig, richtig Bock hätte ich da drauf. Also ich hätte hier noch einen kleinen Service anzubieten für alle, die jetzt hier live zuhören. Natürlich gibt es wie immer die Torhymne »Sollte was« im zweiten Kracher des Tages passieren. Ja. Iran gegen Nigeria. Wir sind live dabei für euch. Ihr verpasst letzten Endes nichts. Ich glaube, ich kann sogar die Tore verbal nachstellen. Ich glaube, das erlaubt die FIFA gerade noch. Dann habe ich noch mal ein Thema, was auch diskutiert wurde bei uns. Und zwar im Vorfeld zur WM wirkte Jogi Löw schon extremst ruhig, fast schon stoisch gelassen. Da habe ich mir gedacht, das ist eine Fassade. Ich meine, was soll der jetzt die Vögel wild machen? Der ist gespielt gelassen, der ist gespielt cool. Und jetzt glaube ich ganz im Ernst, der war so cool und so gelassen. Und ich erinnere nur an den Gag mit dem Typen von Sky, der aus Bayern kommt. Hast du das mitbekommen mit den Kopfhörern? Nee. Da war eine Pressekonferenz, die war gestern, glaube ich, oder vorgestern. Da ist der Uli Köhler, kennst du den? Das ist der Bayern, genau, der vom FC Bayern, der da auch die immer begleitet. Der war auch da in dem Panel, in der Crowd, in der Journalisten-Crowd und der hat halt einen bayerischen Akzenten leichten. Und Jogi Löw hat sich halt diese Dolmetscher-Kopfhörer aufgesetzt. So. Das, weißt du, so nach dem Motto, mein Bayerisch ist nicht ganz so sattelfest. War ein kleiner Lacher, fand ich ganz charmant. Und da habe ich gedacht, was ist denn mit dem Jogi Löw? Mit dem Jogi Löw los? Was ist denn mit dem Jogi Löw? Ist der so cool oder was ist da los? Und jetzt bin ich mir sicher, der ist so cool, weil er weiß, was er für eine geile Truppe hat und was da für ein geiler Spirit in der Mannschaft ist. Denn bei Portugal hat sich keiner aufgeopfert. Da ist keiner für den anderen gerannt. Das war großartig, was die Deutschen gespielt haben. Und ich bin mir jetzt sicher, die Deutschen kommen jetzt relativ bis ganz weit im Turnier. Also zu Jogi Löw, er hat ja von Anfang an gesagt, unser Ziel ist es, Weltmeister zu werden. Ja. Und ich glaube nicht, dass er so ein Ziel ausgibt, wenn er nicht zumindest mal die theoretische Chance. Was soll er denn sagen? Naja, also es gab ja dann auch mal so Ansagen bei anderen WMs, wo es einfach hieß Halbfinale oder ich glaube okay, meistens war Halbfinale und alles andere, das ist dann das Sahnehäubchen obendrauf. Und diesmal ganz klares Ziel, wir wollen Weltmeister werden. Und vor allem sagen sie das eben nicht in Südafrika oder Japan oder in sonst wo, sondern in Brasilien, wo wahrscheinlich eine der stärksten brasilianischen Mannschaften der letzten Jahre auflaufen wird. Also das ist, da musst du schon Eier haben, um sowas zu sagen. So. Und jetzt kommt das, warum ich glaube, dass er so ruhig ist. Ich meine, er hat diese Aussage getroffen und er muss sich im Endeffekt jetzt erstmal für nichts rechtfertigen, weil ja nichts passiert ist. Also er braucht jetzt überhaupt nicht nervös werden. Ich glaube, es hätte jetzt andere Folgen gehabt, wenn man gegen Portugal verloren hätte. Dann hätte ich mal gerne gesehen, wie cool Jogi Löw dann noch gewesen wäre. Aber jetzt im Vorhinein, er weiß, was er für eine Truppe hat. Ich habe von Anfang an zu dir und auch zum Pocho gesagt, ich halte diese Gruppe für machbar und Deutschland ist für mich einer der drei Top-Favoriten. Das sehe ich weiterhin so. Allerdings dieses Ergebnis überinterpretiere ich jetzt auch nicht. Also ich sehe jetzt nicht gleich Deutschland als klaren WM-Favoriten oder so. Also wir haben, denke ich mal, bis jetzt bei diesen Spielen, die wir sehen konnten, definitiv viele starke Mannschaften gesehen, viele Mannschaften, die über den Kampf auch ins Spiel finden können und die auch, wenn es mal nicht so läuft, wie gestern zum Beispiel bei Argentinien, einfach durch die Qualität, durch die Einzelqualität, die sie haben, dann dennoch Spiele entscheiden können. Ja. Also das sind schon einige starke Mannschaften, die diesmal auflaufen und nicht deswegen zuletzt gucke ich bislang auch jedes Spiel, weil jedes Spiel spannend ist und jede Mannschaft auch eine gewisse Qualität hat. Das war früher ist mal der nicht große Vorteil der deutschen Mannschaft, dass sie eventuell, eigentlich möchte man meinen Mesut Özil, aber der hat mich in dieser Partie erneut nicht überzeugt. Ist es der Schlüssel zum Erfolg, dass die Deutschen halt fucking 15 Ausnahmespieler haben, zwar keinen überragenden Weltklasse-Akteur wie Antoine Griezmann oder wie Cristiano Ronaldo oder so. Philipp Lahm nehme ich da ein bisschen mal raus. Er ist jetzt nicht unbedingt der Game-Changer, er ist der Stabilisator der Mannschaft, würde ich eher sehen. Aber liegt das daran, dass wir einfach so eine breite Mannschaft haben, die einfach so gut aufgestellt ist, als wir jetzt Portugal, die mit Sicherheit 4, 5 absolute Klassenspieler haben, dann aber das Gefälle extremst ist. Und ist das Ding, dass wir so einen dicken Kader haben? Und also ich sehe es einfach so, wenn ich mir heute das Mittelfeld mal angeschaut habe und auch natürlich den Sturm so mit einbeziehe, dann hast du da Müller, Götze, Groß, Lahm. Die machen nichts anderes als jeden Tag miteinander trainieren. Die wissen also im Endeffekt genau, wie der andere funktioniert. Ja. Und da obendrauf, ja, die zwei Unbekannten sind Khedira und Özil. Also die zwei wahrscheinlich besten deutschen Spieler, sage ich mal so overall. Natürlich kann man sich darüber streiten, jetzt ob Khedira 90 Minuten durchgespielt, ist glaube ich relativ wichtig für den Burschen. Gut zu weit gespielt, es war jetzt nicht herausragend, aber es war eine gute Leistung. Aber was ich damit sagen will, ist natürlich, dass Deutschland wahrscheinlich so einen kleinen Vorteil hat, dass man eingespielt ist. Ja, also einfach zwangsläufig durch den Verein. Und dass dann halt diese unbekannten Spieler, ja, dann auch nicht solche Charaktere sind wie vielleicht ein Ronaldo. Also ja. Ich meine, du wirst halt von einem Özil wahrscheinlich nicht so ein Ronaldo-Verhalten sehen. Wobei man natürlich auch sagen kann, Özil kann sich das weniger erlauben als ein Ronaldo, weil der hat halt auch schon abgeliefert, ja. Also auch in der Nationalmannschaft hat er schon abgeliefert. Der ja, Pocho ist da. Der Pocho ist da. Wir können ihn reinholen. Ja. Ach so, das muss ich ja machen. Das musst du machen. Ja, also von daher mache ich gleich, wenn ich hier meinen Monolog bin. Ja. Also von daher ist das, denke ich mal, ein Vorteil, dass die miteinander spielen. Und ja, also ich tue mich wirklich schwer, nach ein so einem Spiel jetzt da schon die Leistungsstärke richtig einzuordnen. Ich glaube, wir sind eine sehr, sehr gute Mannschaft bei diesem Turnier und wir haben alle Möglichkeiten, Weltmeister zu werden. Aber dennoch musst du gegen Ghana und gegen die USA mindestens noch ein Spiel gewinnen. Und das sehe ich schon ja. So, dass das wird kein Selbstläufer werden, aber wir werden definitiv eines der beiden Spiele gewinnen. Also das da bleibe ich auch dabei. Aber ich möchte einfach so ein bisschen für mich selber auf die Bremse treten. Ja, also dieses 4-0 gegen Portugal versuche ich auch aus dem Blickwinkel zu sehen, dass Deutschland immer gut gespielt hat gegen Portugal. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass der Trick in Anführungsstrichen wieder funktioniert hat, Boateng gegen Ronaldo zu stellen. Ich glaube, Ronaldo hasst Boateng mittlerweile. Ja, jetzt mit Sicherheit. Der sieht keinen Stich gegen Boateng. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die Portugiesen hatten irgendwie so ein moralisches Problem. Nach der roten Karte, spätestens nach der roten Karte, da stand 2-0 rote Karte für Pepe, wichtiger Mann für sie. Da haben die instant aufgehört, daran zu glauben, dass da noch was geht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Während ich jetzt mal ein bisschen schwadroniere, kannst du ja den Pocho mal hier in die Geschichte reinholen. Ist schon da. Ist er schon? Ja, ist schon da? Pocho? Ja, klar. Ach so, da hört ist er. Hört er uns nicht? Nee, ist noch ein Verbindungsaufbau. Ach so. Pocho? Ja, schönen guten Tag. Da ist er, Gott sei Dank. Okay. Na, Gott sei Dank. Pocho, hast du das Spiel überhaupt gesehen? Nee, gar nichts. Ich habe nur durch schriftliche Aspekte das Spiel mitbekommen. War aber auch mal ganz interessant. Besonders die blöden Sprüche von den anderen Leuten. Aber naja. Okay. Wie hast du das per iPhone-Twitter Ticker mitbekommen oder was? Sozusagen, so kann man es sagen. Ich habe immer mal reingeguckt. Ich wollte ja eigentlich früher Feierabend machen, aber andere machen es halt anders und melden sich dann krank zum WM-Spiel. Kurzfristig, einen Tag vorher. Nee, am gleichen Tag. 6 Stunden vorher, bevor sie anfangen müssen. Ja, das ist... Da staut sich doch dann doch Aggression. Gar nicht unbedingt, dass man jetzt, man muss wirklich sagen, es war ein fantastisches Spiel, kannst du dir denken. Aber wie man so, war es ein Mann? Was? Nee, eine Frau. Ist sie Fußballfan? Kann man ihr das nachsagen? Nee, das glaube ich noch nicht mal. Aber das sind halt bei Deutschland spielen und das kriegt er ja sicher auch im Bekanntenkreis mit. Da guckt ja jeder bei einer Weltmeisterschaft. Ist das auch so bei so Average Joes dann so, dass sie auch dafür die Arbeit schwänzen, in Anführungsstrichen? Ja, weißt du, ist doch klar, es war überall Public Viewing und sowas, dann gehen die Leute lieber dahin. Und wenn der Pocho dann so blöd ist, auf der Arbeit aufzutauchen, muss der halt länger arbeiten. Ja, gut, ich finde, da sollten wir auf diesem Wege sollten wir jetzt so eine Art Volkshetze starten. Ja, ne, das finde ich auch. Aber ich habe schon gesagt, dass man sieht sich immer zweimal im Leben und ich habe da den längeren Arm. So sieht's nämlich aus. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und für alle Hörer, die das jetzt live mitbekommen, alle schon mal die Mistgabeln rauspacken und die Fackeln anzünden. Bald wird der Name gedroppt und dann könnt ihr schon mal auf die Jagd gehen. Ja. Ricky, du hast gerade darüber gesprochen, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe mir jetzt... Über das tolle Mittelfeld hat er gesprochen. Das tolle Mittelfeld. Pocho, hast du mitbekommen, dass Hummels sich verletzt hat? Habe ich gelesen, ja. Ist da denn schon was mit ihm ist? Nämlich? Der GLK hat bei uns im Chat schon geschrieben, dass er nur einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hat und da alles in Ordnung ist. Er kann also. Pferdekuss, ja. Ein Pferdekuss, das sah aber übel aus, muss ich sagen. Okay. Ja, ich werde es mir heute Abend auch noch angucken. Ja. Das musst du dir angucken, es war wirklich ein tolles Spiel. Ricky, wollen wir kurz im Pocho das Spiel ein bisschen wässrig reden? Können wir gleich machen. Ich muss an der Stelle verkünden, der Iran überrollt jetzt gerade Nigeria. Der Iran ist auf dem Vormarsch. Man sollte allerdings das Gesagte in einen sportlichen Kontext sehen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen dritten Weltkrieg auslöse, aber das Spiel ist am Laufen. Naja, der Iran ist ja ein bisschen gechillter geworden. Ja, jetzt aktuell. Natürlich. Das muss man natürlich was aussehen. Soll man dem Pocho sagen? Also zu Beginn, also ich versuch's mal so. Ich mach mal so ein kurzes Roundup. Ja, ja. Zu Beginn beide sehr nervös. Aus meiner Sicht hat Portugal den besseren Start erwischt, was jetzt nicht bedeutet, dass sie überlegen waren, aber einfach, man hat so ein bisschen sich mehr Sorgen gemacht, dass Portugal da ein Tor schießen kann. Dann Deutschland mit einem Solala-Elfmeter. Man kann nicht richtig darüber diskutieren, aber... Ich finde, eine eminent wichtige Geschichte hast du kurz noch weggelassen, das hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Und zwar musst du dir vorstellen, der Keeper von den Portugiesen schien vogelwild, er ist überall rumgerannt. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, Alter, da auf der anderen Seite steht Manuel Neuer, das kann ich auch, was der kann. Kann er nicht, kann ich dir schon mal sagen. Der ist ganz vogelwild im Tor herumgelaufen, hat einmal irgendwie einen Abschlag gemacht, relativ weit links von seinem Tor und der ging direkt zu Sami Khedira. Sprich, Sami Khedira hatte das leere Tor vor sich. Also er war schon 40 Meter weit entfernt und musste den Ball auch direkt nehmen und musste sofort handeln. Der Ball ist ganz knapp am Tor vorbeigegangen und das war so ein Moment, wo du dir dachtest, so eine Scheiße, machst du das Ding in der 5. oder 7. Minute, keine Ahnung wann das war, dann läuft das Ding hier im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Länderspiel. Aber er schießt daneben, wahnwitzigerweise, und da denkst du dir echt, puh, okay, jetzt bin ich gespannt, ob das vielleicht nicht sogar so eine Art Nackenschlag war oder ob sie das nicht noch irgendwie rächt. Aber nein, dann haben die Deutschen sich wirklich gefangen und Ricky fahr fort. Dann ja, ging es so. Wie gesagt, der weiter. Elfmeter, der wahrscheinlich von ein oder anderen Schiedsrichter nicht gepfiffen worden wäre. Ja. Ja, aber schwer darüber jetzt zu diskutieren. Ich war damit ganz zufrieden, verständlicherweise. Ja. Müller macht das Ding rein, ganz souverän, links unten. Der Torwart hat zwar die richtige Ecke geahnt, aber der war so platziert geschossen, dass er nicht mehr rankam. Und danach, wie es halt immer so ist, 1-0 gegen Portugal, du kannst dich nicht zurücklehnen, habe ich immer noch so ein bisschen die Flatter gehabt, aber spätestens mit einer Ecke, die dann zum 2-0 geführt hat, nämlich Mats Hummels, der 2,40 Meter in der Luft war, konnte man schön sehen bei der ARD, wurde nachgemessen mit so einem 2,49 Meter. Ah, kannst du mal sehen, haben sie wahrscheinlich vorher mit dem IKEA-Maßband erst angehalten. So, auf jeden Fall hat der dann ein Kopfballtor gemacht, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Deutschland nicht dafür bekannt ist, nach Standardsituationen besonders gefährlich zu sein. Und ab dem Moment, fand ich, hat Deutschland das Spiel wirklich in der Hand gehabt und nicht mehr aus der Hand gegeben. Es gab dann noch eine Tätigkeit von Pepe, der Müller so eine leichte Kopfnuss gibt, aber da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Ja, vorgehend war ein Zweikampf, ein Rabiata von Müller gegen Pepe. Pepe hat sich gedacht, den wisch ich mal während des Laufens richtig schön durch die Fresse. Müller ist theatralisch, möchte ich nicht sagen, weil das war das. Also es hat, sage ich mal, nicht gut getan dem Gesicht, so eine Schelle da ins Gesicht. Müller geht auf die Knie, Pepe bleibt stehen, Pfiff kommt und Pepe geht auf dem knienden Müller zu und gibt den leichten Kopfstoß im Bücken so. Und selber Schuld halt, ne? Dann gibt es natürlich den roten Karton und Pepe hat leider seinen Namen alle Ehre gemacht, der sich ja so ein bisschen stabilisiert hat in der Champions League bei Real Madrid, der ja nicht mehr ganz so wild daherkam, aber jetzt ist wieder alles dahin auf der größeren Bühne, ist er wieder jetzt der Badass. Man hat auch gemerkt, dass die Portugiesen schon ein bisschen gekocht haben nach dem Elfer. Also das ist einem schon aufgefallen, dass sie mit der Entscheidung nicht leben konnten. Ja, dann die rote Karte, Pepe ist weg und das hat mir dann, glaube ich, auch die nötige Ruhe gebracht, um das 3-0 begeistert zu feiern. Wieder Müller in der letzten Minute vor der Pause. Also spätestens dann habe ich mir wirklich die Augen reiben müssen, weil damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass Deutschland Portugal 3-0 in die Halbzeit schickt. Also das war schon stark. Und die zweite Halbzeit war halt so ein Spiel, wo Deutschland die Kräfte geschont hat. Portugal, glaube ich, auch sich gedacht hat, das 3-0, das nehmen wir halt jetzt mit und schonen uns für die nächsten Aufgaben. Also es kam von beiden Mannschaften nichts mehr. Dennoch aus dem Nichts wirklich kam dann noch das 4-0 von Müller und der Deckel war im Endeffekt drauf. Ja. Und dieser Elfmeter oder dieser vermeintliche Elfmeter zum Schluss dann, den man den Portugiesen hätte noch geben können, ja, hätte den Kohl jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Also, nein, das wahrlich nicht. Aber ich persönlich hätte ihn gegeben. Ja, wenn du jetzt fragst, Pocho, der Hövedes und der Boateng auf der rechten Seite, gut, Boateng und Cristiano Ronaldo, das scheint irgendwie, Boateng scheint das Kryptonite für Cristiano Ronaldo zu sein, also da kam wirklich überhaupt gar nichts. Die wenigsten Ballkontakte hatte Cristiano Ronaldo in dieser Partie. Ja, man hat aber auch spätestens nach dem Platzverweis von Pepe gemerkt, der denkt sich, Alter, so eine Scheiße, Mann, echt. Er hatte einfach, man hat's gefühlt, er hatte keinen Bock mehr und es dann war auch Schicht. Da hatte er noch einen schönen Freistoß gehabt, der mit Überschallgeschwindigkeit auf Neuer zugeschossen kam. Da habe ich eigentlich ein bisschen Angst um Neuer gehabt, dass ihm irgendwie die Handschuhe wegbrennen. Mhm. Aber das ging auch nochmal gut. Aber um Höwe das nochmal persönlich kurz anzusprechen, auf der linken Seite, da hatte ich ja ein bisschen Bedenken und Schiss. Habe ich jetzt auch immer noch beim nächsten Spiel. Sehe ich genauso. Denn er wurde überhaupt nicht getestet, hat aber in diesem Spiel, hätte er sich ein bisschen auszeichnen können, meiner Meinung nach, durch ein paar Offensivaktionen, da kam auch gar nichts. Das ist ja natürlich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Aber der Hövedist, der ist noch nicht safe bei mir. Da würde ich immer noch gerne den Durm sehen. Ja, aber da muss ich ganz kurz, weil diese Hövedist-Sache ist wirklich auch was mir, wenn ich irgendwas Negatives finde, dann das. Ich weiß aber gar nicht, warum. Das Ding ist einfach, wenn Boateng zu sehen war, dann hat er so eine Ausstrahlung gehabt und man hat sich... Hat der aber immer, der Boateng, auch wenn, man kann in Interviews sagen über dem, was man will, der hat immer, ich möchte jetzt fast pathetisch sagen, eine recht majestätische Ausstrahlung, weil er so groß ist, weil er so kräftig gebaut ist und weil er auch mega schnell ist. Also im Gegensatz zu Hövedes ist Boateng schon ein richtiger Star, so. Und bei Hövedes denke ich mir, Ja, aber ich finde, das hat er manchmal auch bei Schalke. Also ich mit Hövedes kann ich in der Bundesliga schon... Erste große Chance hier und das erste, zählt das Tor? Moment. Nein. Es zählt nicht. Ich wollte schon auf meinen Knopf drücken, aber es zählt nicht. er hat das in der Bundesliga doch dann und wann auch schon gehabt, der Hövedes. Aber irgendwie, diese linke Seite macht mir insgesamt noch so ein bisschen Sorgen. Möchtest du denn Durm nicht da sehen? Er hat sich doch gegen Real Madrid bewährt, gegen Gareth Bale. Was willst du denn noch? Er hat aber auch, wenn ich mich da richtig dran erinnere, in der Bundesliga mal ein Spiel gehabt, wo Jürgen Klopp ihn zur Halbzeit oder so ausgewechselt hat. Hatte Cristiano Ronaldo gegen Real Sociedad San Sebastian 2011 auch mal. Ja, natürlich. Der 22, also, der Bursche. Ja, klar. Also dennoch, ich kann es halt nicht einschätzen. Also das kann ich besser einschätzen als Durm. Und ja, das stimmt. Ich glaube, es kommt auf den Gegner drauf an. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass die gegen die USA oder gegen Ghana da nochmal eine Veränderung vornehmen? Also natürlich würde ich den gerne auch mal. Und nein, natürlich würde ich den gerne. Also diese WM ist so toll, man kann überhaupt nicht weggucken. Ist das schön? Ich liebe diese WM. Was mir am meisten aufgefallen ist beim schriftlichen Lesen des Spiels oder was mir am meisten Gedanken gemacht hat, war: Hat der Müller jetzt nicht 11 Tore? Ja. Ist das nicht unfassbar? Da braucht Klose ja gar keinen Torrekord zu machen. Das ist so bald weg. Schon. Ich habe eingangs Ricky gefragt, ob Müller das Potenzial hat, All-Time-Torschützenkönig in seiner Karriere zu werden. Ja, er hat gute Chancen. Ja, ich meine, das war jetzt das erste Spiel. Er macht mal zwei Turniere, wird er noch spielen. Mindestens. So fit wie der oder so oder diese Physik, die der hat, ne, Leichtbau, sage ich jetzt mal, Leichtgewicht, der kann. Ja gut, da kannst du auch nie eine Verletzung ausschließen. Das kann auch immer passieren. Nö, das kannst du grundsätzlich bei gar keinem Menschen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der mit 36 da immer noch ein bisschen rumrennt. Gut, aber sagen wir mal, zwei Turniere spielt er auf jeden Fall. Schießt er jetzt noch 2-3 Tore dieses Turnier, was überhaupt sein kann, dann fehlen ihm nur noch 2. So sieht es nämlich aus. So, und von daher Hut ab vor Thomas Müller. Was anderes kann ich da noch nicht sagen. Ja. Ansonsten, ich habe hier jetzt von der Bild die Noten mir aufgerufen. Die sind immer sehr merkwürdig ab und zu. Das vergleichen mit den Noten, die ich aufgerufen habe. Welche hast du? Meine. Ach, deine, ja. Manu Neuer, Note 3. Ja, habe ich auch. Ich dann, warum? Pass auf, wir machen es abwechselnd. Ja? Per Mertesacker, 2,5. Da muss ich jetzt, das ist 3. Okay, dann kommt bei mir jetzt Hövedes, aber du kannst auch jetzt deine nächste Nummer sagen. Ja, das ist echt kacke gemacht hier. Hövedes 3. Ja, gebe ich auch. Boateng 2,5. Da muss ich wieder 18 Meter scrollen, das ist ja selten dumm gemacht. 2. Okay, Mats Hummels. Würde ich auch geben. Hattest du jemals Schiss, wenn Boateng am Ball ist oder wenn Boateng angegriffen wurde? Nie. Nein, aber der Typ ist legit ohne Scheiße, Mann. Als Rechtsverteidiger hätte ich mir natürlich noch ein bisschen mehr Offensivdrang erhofft. Vor allem gegen so einen starken, schwachen Cristiano Ronaldo. Aber hey, 2,5 ist mit Sicherheit ausreichend genug. Mats Hummels. 2. Bildnote 1, ich hätte ihm auch eine 2 gegeben. Das Tor scheint ja immer Wunder zu wirken bei so einer Notenbewertung. Er war aber jetzt auch nicht unfassbar getestet, ohne muss man jetzt sagen. Aber man muss eine Note abziehen wegen ungeschickter Verletzung. Wegen ungeschickter Verletzung muss man auch wirklich sagen, dass er sich selten dämlich angestellt, der ja mal zummelt. Und weil er beim falschen Verein spielt, da muss man ihm, okay, kriegt er eine 4. Richtig. Philipp Lahm. Ja, da gebe ich mit Wohlwollen eine 3. Du sagst es. Du sagst, er hatte zwei eminente Strauchler drin. Eine, die hätte, möchte nicht sagen, zum Tor führen müssen, aber hätte zum Tor führen müssen. Ja. Wenn die zweite hat er das Glück gehabt, dass es faul gepfiffen wurde. Absolut, auch ja. Da würde ich nicht unbedingt faul pfeifen. Ja, doch, er hat ihn schon klar berührt. Also Fakt ist, Philipp Lahm hat zu Beginn des Spiels irgendwie Probleme gehabt, ins Spiel reinzufinden. Ja. Und danach wurde es besser, umso länger das Spiel dauerte. Er hatte ja dann auch noch ein paar Offensivaktionen zum Schluss der zweiten Halbzeit. Er hat fast ein Tor gemacht, ja. Ja, richtig, richtig. Aber insgesamt für Lahm-Verhältnisse war das eher ein schwaches Spiel, aber immer noch ein gutes. Also, absolut. Ja. Und jetzt kommt für mich die Überraschung bisher an dieser Bild.de-Notenschau. Sami Khedira, Note 2. Gebe ich nur eine 3. Hätte ich eine 3,5 gegeben. Okay, ich gebe ihm eine 3, weil ich an für sich fand, ich, was er gemacht hat, war okay, war solide. Ich finde, du musst dem auch so ein bisschen noch zugutehalten, dass er nach so einer schweren Verletzung hier gleich gegen ein absolutes Top-Team mittags in Brasilien spielen muss. Also, das ist schon eine harte Herausforderung für den guten Khedira. Und dafür hat er es gut gemacht, fand ich. Also eine 3. Degu schreibt gerade nochmal im Chat, dass er auch keinen Schiss hatte, wenn Merte am Ball war. Nee, überhaupt nicht. Das sollte den überhaupt nicht ausschließen. Merte war auch legit. Absolut. Absolut. Ja. Ich komme jetzt bei mir zu Toni Kroos. Toni Kroos? 1,5. Fantastisches Spiel. Fantastisches Spiel. Bildnote 2 hätte ich auch gegeben. Ich muss dazu sagen, wir haben ja im Vorfeld häufig über diese 6 geredet. Und ich habe ja ein paar Mal so gesagt, ich weiß nicht, ich mag diesen Toni Kroos. Also ich habe natürlich nicht vorhersehen können, dass der so ein gutes Spiel macht. Aber Toni Kroos macht für mich in der Regel keine schlechten Spiele. Es gab mal so eine Zeit, als er in München sehr unzufrieden war. Ich glaube, zum Beginn der Rückrunde, da hat er so leichten Durchhänger auch gehabt, was die Leistung angeht, kurz bevor sie dann im Champions League Viertelfinale gegen Arsenal dieses ermüdende Anrennen hatten, wo er dann das Distanztor machte. Bis dahin hat er da so eine leichte Schwächephase mal drin gehabt, aber ansonsten kenne ich Toni Kroos nur als sehr guten Mittelfeldspieler. Ja. Ja. Und aus meiner Sicht muss Bayern aufpassen, dass der nicht geht. Also ich würde das... Heiße Phase. Ja. Die Vertragsverhandlungen, er will ja wohl so viel verdienen wie... Oh, wer war das? Irgendein anderer etablierter deutscher Spieler. Also nee, ganz so viel nicht. Aber die bekommen ja auch Spendengeld. Wenn er so viel verdienen will, sondern einen Fußball-Podcast machen, dann verdient man auch so viel. Ja, die von Schlagkraft bekommen ja auch Spendengelder von ganz dubiosen Seiten. Ja. Okay. Die Seite ist relativ weit. Auf der rechten Seite. So, dann Toni Kroos hatten wir gerade mit der Note 2. Und jetzt die nächste Überraschung für mich. Der GLK, um das nochmal kurz einzuwerfen, hat geschrieben, dass der Khedira extremst viel für die Offensive getan hat. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Naja, ich meine, das fängt ja letzten Endes da an, dass er vielleicht mal anderen Spielern den Rücken frei hält, dass die eine Offensive was machen können. Also das kann man ja so und ja, so interpretieren. Ja, ja, ja, ja. Also was im Vorfeld des Spiels gesagt wurde, was ich sehr, sehr vernünftig von Mehmet Scholl fand, war, dass es für Özil wichtig ist vielleicht, dass er außen spielen kann und eigentlich keine Defensivaufgaben übernehmen muss, weil er weiß, hinter mir sind Khedira und Kroos, die machen die Defensivarbeit, also zentral. Und wenn er sonst im Mittelfeld mitspielt, muss er ja auch in die Zweikämpfe und ein bisschen mitfighten und so. Man muss aber auch kurz noch mal was zur Aufstellung sagen, denn ich war ein bisschen überrascht, als sie die Taktikaufstellung hatten, dass es ja kein 4-2-3-1 war, sondern wirklich ein waschechtes 4-3-3. Also mit einem wahren Sechser, wobei natürlich Khedira und Kroos da auch immer ein bisschen ruschiert haben. Also das war sehr, sehr gut gemacht. Für mich ein bisschen überraschend. Also sie haben sehr offensive Aufstellung gewesen eigentlich, ne, wenn man davon mal so ausgeht, finde ich. Ich hätte eigentlich mit einer defensiveren Ausrichtung. Ich glaube eher, dass das dem Spielablauf geschuldet ist, dann, dass es dann offensiver wurde. Wollte ich gerade sagen. Als ich die Aufstellung gesehen habe beim ZDF oder wo das war, habe ich gesagt, das Mittelfeld passt sich extrem zur sehr konservativen Verteidigung an, weil mit drei in, sagen wir mal, Sechsern zu spielen oder mit defensiven Mittelfeldspielern, das finde ich schon extremst defensiv, was Yogi da aufs Parkett zaubert. Und dann mit den drei Offensiveren davor habe ich gedacht, okay, das wird jetzt erstmal auf Sicherheit gehen. Also ich habe gedacht, das wird eine extremst defensive Geschichte, war es ja zu Beginn auch, aber dann als Spieler, die vom Platz geflogen sind und Tore gefallen sind, Elfmeter vergeben wurden, da war es dann im Grunde genommen Selbstläufer und ja, Toni Kroos hat sich auch viel mehr dann in die Offensive eingeschaltet. Ja. Mesut Özil. Gib ich eine 3. Hat hier eine 2 bekommen, ich wäre auch eher auf einer 3 gewesen. Eine 2 finde ich schon sehr optimistisch, also ja. Ja, er war halt, das ist das, was ein bisschen schade ist. Das ist so ein Spiel, da hätte er eigentlich auch im Özil gut tun können. Also, was so sieht's nämlich aus. Halt. Eine Situation kannst du dich erinnern, als, wer war das? Kroos, glaube ich, durchgesteckt hat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oder Alarm. Und Özil frei vorm Tor. Oh, den musst du machen. Den musst du machen. Ja, also insgesamt war ich nicht unzufrieden mit Özil, aber ach, irgendwie wirkt er immer... Er so lethargisch, einfach, ne? Ja, aber das ist ja so seine Art. Ich meine, jetzt will ich einfach mal abwarten. Bei Özil sage ich mir immer wieder, oder wie wir ihn ja nennen, wie haben wir ihn zuletzt genannt? Was war anders? Oh. Özil? Oh. Nee, egal. Bei dem hat man immer so die Hoffnung, dass er in schweren... Wie? Özil? Nee, das war bescheuerter. Dass er in schweren... Begegnungen, wo uns vielleicht nichts gelingt, dann doch mal diesen Geniestreich auspackt. Ja. Und ich hoffe weiterhin darauf. Ich hoffe weiterhin darauf, dass wir in einem Halbfinalspiel, keine Ahnung, gegen Brasilien mit 1-0 hinten liegen und dann kommt Özil, ach, keine Ahnung, Özil halt. Özil, genau, und dann kommt Özil macht dann eine wahnsinnige Aktion und bringt uns letzten Endes dadurch in eine Verlängerung oder so. Und ich finde, das ist jetzt seine Situation. Wir haben jetzt zwei Gruppengegner noch, die man besiegen muss jetzt fast schon, gerade nach diesem Auftakt. Und da muss er fast schon glänzen. Er kriegt auch, er muss da wirklich, er ist verdammt zum Glänzen, weil jetzt muss er was bringen. Er hat Glück, dass auf der anderen Seite Götze auch nicht glänzen konnte in diesem Spiel. Ja. Also Götze gebe ich halt auch nur eine 3. Götze hat bei Bild.de auch eine 2 bekommen, finde ich auch ein bisschen eine Note zu hoch. Er war extremst engagiert. Özil auf der rechten Seite hatte wirklich gute Szenen, aber für diese Flügelposition, da hat mir ab und zu die Spritzigkeit bei Özil ein bisschen gefehlt, die Mario Götze auf der linken Seite definitiv hatte. Ja, aber, das hat mir gut gefallen. Aber irgendwie wirkte Götze, ja, Fremdkörper will ich nicht sagen, aber so richtig eingebunden wirkte er jetzt in dieser... Das ist schwierig zu sagen. Natürlich war er richtig eingebunden, aber weißt du, was ich meine? Ich meine so, er war halt auch dabei, aber diese Akzente gingen nicht von ihm aus. Er war halt einfach auch dabei. So. Er war, ich fand ihn aber besser als Kroos, aber ich fand ihn aber besser als Özil. Ja, Özil hat schon, Und jetzt? Ja. Thomas also, Müller. Das ist, wird eine riesen Überraschung werden. Übrigens, ganz kurz, wenn wir schon bei Özil sind, ich fand Schürrle wieder toll, als der reinkam. Richtig. Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, Schürrle ist ein klassischer Antrieb, wenn es mal so nicht läuft, zum Einwechseln. Ja, pass mal auf. Ich habe mir nämlich gedacht, weil mein Vater gesagt hat, der muss doch gegen Ghana spielen. Da habe ich gesagt, nee. Ey, so einen Spieler noch mal in der 60., 65. Minute zu bringen, da kotzt der Gegner. Kotzt der ab. Das würde ich so weitermachen. Wenn es 1-0 oder so oder 0-0 steht, dann ist das wirklich noch mal ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Also ich sehe es auch so, dass man Schürrle gut von der Bank bringen kann, solange der Rest im Mittelfeld so gut spielt. Weil das ist doch genau das auch, was Löw auch immer angekündigt hat, diese Spezialkräfte von der Bank zu bringen. Darum hat er diesen breiten Kader ja irgendwo auch, dass er wirklich da wirklich reagieren kann. Denn kurze Unterbrechung. Einem Nigerianer wurde, glaube ich, eine Reißzwecke in den Schuh gelegt. Hat er sie schon rausgeholt? Er ist gerade dabei. Naja, gut, das kann ja noch einen Moment dauern, dann kann ich jetzt zu Ende sagen. Also auf jeden Fall glaube ich, dass Schürrle anders als Podolski wirklich eher in diese Joker-Rolle reinpasst. Dass er irgendwo der Mann ist, der Podolski würde ich im Moment spielen lassen, weil er, glaube ich, auch irgendwo sehr, sehr wichtig für die Mannschaft ist. Ich habe ihn jetzt heute nicht gesehen, müsste ihm ja interveniert da von mir aus direkt, aber ich glaube, der ist sehr wichtig für die Mannschaft. um die Mannschaft mitzureißen. Und wenn du so einen Podolski dann nach 70 Minuten runternimmst, wenn es vielleicht nur 1-1 oder 1-0 steht und dafür einen Schüler bringst, der dann nochmal richtig Tempo macht, der dann richtig nochmal den Turbo zündet und der dann richtig auch nochmal lächelnd dann es 2-0 machen kann oder es 2-1, das ist genau die Stärke, die wir haben, die andere Mannschaften bzw. Länder einfach nicht haben. Also ich würde grundsätzlich diese Aufstellung, ich würde Poldi nicht von Anfang an bringen, ich würde diese Aufstellung, diese Mannschaft so spielen lassen, weil das war so unfassbar großartig, was sie da abgeliefert haben, aber... Und Schöle kam ja auch heute über rechts. Schöle kam heute über rechts. Okay. Ja, Podolski kam dann auch, wurde auch eingewechselt für Müller, kam dann über die linke Seite, Götze kam dann ein bisschen zentraler, aber das war das Ding eh schon gelaufen, aber egal. Podolski hat mir in diesen paar Minuten, die er gespielt hat, nicht gefallen. Also in 8 Minuten ja, wurde das Ding durch. Ja, gut. Aber er hat mir in diesen 10 Minuten oder 8 Minuten, die er gespielt hat, hat er mir nicht gefallen. Das wirkte ein bisschen schwerer als das, was Schürrle abgeliefert hat in seinen 15 Minuten, die er gespielt hat. Und ich würde so definitiv von Anfang an gegen Ghana spielen lassen. Wenn das Ding auch gewonnen wird, dann würde ich mit Poldi und sonst irgendwem da irgendwie so ein bisschen rotieren, dass man den Spielern auch mal so eine leichte Ruhephase gönnt. Aber Podolski hat sich für mich so ein bisschen in den paar Minuten eher disqualifiziert. Schürrle hat ihn als Joker aber absolut überholt. Das war fantastisch, was der die paar Minütchen gebracht hat. Also ich sehe die einzige Position, auf der ich was verändern würde, wäre für mich wirklich Götze. Nicht, weil der besonders schlecht ist, sondern da würde ich einfach jetzt nochmal auf links entweder Podolski oder Schürrle bringen. Oder Schürrle, ja. Ja, einfach um mal zu gucken, wie die sich da so machen. Klar, Schürrle haben wir drüber gesprochen, ist super, wenn du den noch einwechseln kannst, ja. Aber da würde ich einfach mal gern wissen, ob es vielleicht einer der anderen beiden nicht besser machen könnte. Özil würde ich nicht jetzt gleich im nächsten Spiel draußen lassen, weil ich kann mir vorstellen, dass der auch ein bisschen sensibel darauf reagiert. Mhm. Und ein Götze kann da, glaube ich, eher mitleben. Er hat das ja jetzt in München häufig genug durchgemacht. Ja, Müller, ganz klare Nummer 1, Note 1, oder? Ja. Also, das ist unfassbar. Der Typ ist so unberechenbar in seiner Art und Weise, Fußball zu spielen. Und auch das 4-0. Dass ich so eine Leistung gesehen habe, war, als wir FIFA im Koop-Modus gespielt haben. Ja, das muss ich auch wirklich sagen. Das war in der ersten Liga, haben wir teilweise so welche brillanten, unorthodoxen Leistungen auch abgeliefert. Ich freue mich schon sehr auf FIFA, muss ich sagen. Ja, habe ich vorhin angetestet mal. Ja. Und sieht toll aus. Also man merkt definitiv hier Next Gen so Optik, also und obwohl das ja noch für die alten Mühlen ist, aber das alte Problem, ich muss mich erstmal an den neuen Controller gewöhnen. Also ja, es kommt mir nicht so leicht von der Hand, die ganzen Aktionen, die Knöpfe, die sitzen noch nicht so richtig. Übrigens, Chris, ich habe auch UFC angetestet. War auch ganz okay, aber ich musste nach einem Kampf ausmachen, denn die Demo ist in Deutsch. Deutsche Kommentatoren. Ach, hör auf. Ja, und ich hoffe, dass es nur bei der Demo der Fall ist. Naja, das wird im vollen Spiel auch der Fall sein, aber in der Regel kannst du es umschalten. Aber bei der Demo habe ich jetzt keine Möglichkeit gefunden, das umzuschalten. Meistens geht's nicht, nein. Oh, das war ein Kraus. Aber so die ersten... Wer kommentiert das denn da? Ich kenne die nicht. Okay. Es ist jetzt auch nicht besonders schlecht, aber es ist halt so extrem ungewohnt, es passt halt einfach überhaupt nicht zu dieser Sportart. Ich will das Joe wissen Rogan wir doch alle. Und das Goldberg hören. Ja, ja, gerade Joe Rogan, der macht da, bringt da so viel Flair rein, ja. Aber ich habe natürlich jetzt das ganze Grappling und so mal ausprobiert. Ich finde es, ich hab ein Match bestritten. Ein Match und ein Tutorial. Ich finde die Steuerung schon sehr komplex. Also das muss erstmal in Körper und Geist übergehen, welche Knöpfe da jetzt wann gedrückt werden müssen. Denn du hast extrem viele Möglichkeiten, dich zu verteidigen, Angriffe zu setzen. Also das ist schon, es ist per se geil gemacht. Wenn ich das so in mir reinkriege, ja, die Abläufe, die ich da, welche Knöpfe ich da drücken muss, dann ist das bestimmt ein tolles Spiel. Aber nach einem Match, muss ich sagen, wirkt es ein bisschen kompliziert. Ja. Ich wurde auch direkt ausgenockt in der ersten Runde von Gustafsson. Ja, aber ich kann... Ja, du kannst dich ja auch nicht selber da ins Spiel stellen, dann hättest du ihn ja natürlich nach der ersten. Das ist natürlich klar. Ich kann aber an der Stelle verkünden, die PlayStation 4 macht mir jetzt schon großen Spaß. Ach so, ich dachte, du wirst als DLC nachgepatcht. Das wäre geil. Das wäre geil. Außer, eins ist mir ein bisschen negativ aufgefallen. Ich wollte ja mein PlayStation Plus Account. Membership. Ja. Geht natürlich nur mit Kreditkarte. Ach, ja, das sind ganz clevere Häschen. Also die 14 Tage for free und das ein Monatsabo geht nur mit Kreditkarte. erst ab 3 Monate geht's mit PayPal. Also wenn du 3 Monate oder ein halbes oder ein ganzes Jahr gleich abschließt, das geht mit PayPal, alles andere geht nur mit Kreditkarte. Und was ist mit den Karten, die du so kaufen kannst? Kannst du damit in dein Guthaben sozusagen das nicht machen? Oder musst du diese? Du kannst alles mit Guthabenkarten machen. Hm. Du kannst einfach nur kein Ein-Monats-Abo abschließen. Ach so, und okay. 14 Tage. Die gehen nur mit Kredit. Du musst halt deine Kreditkartendaten angeben. Ich habe über PayPal dann 3 Monate jetzt mal genommen, um zu gucken, wie die Spiele dann sind. Ob sich's lohnt, und nach 3 Monaten, wenn ich sage, okay, das lohnt sich wirklich, dann mache ich definitiv 12 Monate, ganz klar, direkt vom Hocker weg. Und der Oberhammer ist wirklich das Headset. Also ja, das ist einfach so ein Stöpsel, ne? Nee, das ist nicht einfach so ein Stöpsel, weil das passt nirgendwo rein. Ich weiß nicht, für was das ist, dieser Stöpsel. Den kannst du dir vielleicht hinten anal einführen oder so, aber ins Ohr passt der definitiv nicht. Das sind schlechtere Knüppel als früher bei irgendwelchen Walkmans drin waren. Also das ist eine Frechheit. Bei einer 400-Euro-Konsole so einen Rotz reinzupacken, ist eine absolute Frechheit. Ja, der Degu hat bufft gerade so ein bisschen den Niklas hier im Chat, dass man sich nicht so hypen lassen soll. Ich habe grundsätzlich auch keine Verwendung für eine PS4. Ich habe immer derbe Bock auf Twitch. Ich werde ich habe so schweinemäßig Bock auf einen Twitch-Stream zu starten. Das ist der einfache Grund. Bums, also es gibt aus Nikolaus. Spiele, die ich mir spielen und, aber ich habe schon einen Kopfhörer gefunden, Headset, kostet allerdings 120 Euro. Aber naja, muss man und sich es holen. Wurde heute der Grundstein gelegt für ein möglicherweise das unfassbar glamouröseste Podcast-Projekt aller Zeiten, der Menschheitsgeschichte, möchte ich fast sagen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. So, Fußball. Weiß ich aber noch nichts. Was? Nee, du machst ja auch nicht mit. Ja, gut, aber wir können ja trotzdem davon erfahren. Na, mit dem Dings und Bums. Ach so, ja, das ist ja. Veröffentliche ich ja immer noch die Folge. Hä? Wieso? Ist doch kein Leitmedium. Na, dachte. Nee. Na, dachte. Ja, gut. Da werden Worte einfach weggelassen, da dachte. Was tust du denn da jetzt so pikiert? Ich bin nicht pikiert. Nee, wir machen ja kein Leitmedium. Wir beide machen ja so ein Streaming-Extravaganza. Aber lass uns nochmal über Fußball reden hier. Genau. Ja, den Link schicke ich dann, wenn ich eine PlayStation habe. Die kriege ich leider erst am Freitag. Also die ist schon da, die ist bei meinen, das muss ich jetzt mal kurz so erzählen, die ist bei meinen Schwiegereltern angekommen, weil ich selber keinen eBay-Account habe und den habe ich dann auf diesem Wege halt dort geshoppt. Also es ist keine gebrauchte PlayStation, ihr braucht mich nicht bashen oder so, es ist eine neue. Und jetzt will ich da aber nicht aufkreuzen, ich kreuze da schon so nie auf, jetzt will ich da nicht aufkreuzen, nur um mir die PlayStation abzuholen, da habe ich keinen Bock drauf, warte ich lieber auf Freitag. Also, Thomas Müller, Note 1. Hat er dann doch ein Benehmen, komischerweise. Schürrle, ja, eine Note zu geben, ist ein bisschen vermessen, oder? Mustafi ebenso. Ja, das kann man sein lassen. Ach, Mustafi hat auch gespielt? Ja, weil der Hummels hat sich ja zermalmt. Ja, der ist ja zerschrotet. Ja. Ansonsten, war's das? Ja. So sieht's nämlich aus. Ich habe, wie gesagt, noch, was wir vorhin kurz angesprochen haben, die vergangenen Spiele bisher, das muss man nochmal hervorheben, dass ich die alle sehr sehr unterhaltsam fand und irgendwie noch kein richtig langweiliges Spiel bei dieser Weltmeisterschaft gesehen habe. Und was ich herausragend fand, für mich persönlich war das Elfenbein-Japan-Spiel, als Drogba reinkam und so ein Spiel wirklich sich um 180 Grad gedreht hat. Also das fand ich, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also hat jemand von euch das Spiel gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ja, also du hast ja dann feststellen dürfen, dass bis zur 60. Minute, bis Drogba kam, nee, hast absolut recht. Das war ja kein Fußballspiel. Das war ja sonst irgendwas, aber definitiv kein Fußballspiel. Dann kommt dieser Drogba und du hast das Gefühl, die haben die komplette Mannschaft mit ausgewechselt und die Elfenbeinküste spielt Japan an die Wand. Einfach nur an die Wand. Für mich sah es auch so ein bisschen aus, als Drogba reinkam, als ob die ganze Mannschaft irgendwie so ein bisschen, ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber diesen Respekt vor Drogba hat, um dann zu sagen, so, jetzt müssen wir mal alle richtig dran ziehen, damit der nicht nachher uns allen auf die Fresse haut. So sah das ein bisschen aus. Das war schon Wahnsinn. Und Argentinien, muss man natürlich auch sagen, ein bisschen enttäuschend gewesen, die Leistung von Argentinien. Allerdings Messi mit diesem Wahnsinnstor dann mit dem 2-0 hat er mich für viel entschädigt, obwohl er auch wieder schwach gespielt hat. Also das ist ja auch interessant bei Messi, dass der bei der Weltmeisterschaft irgendwie nie so richtig brilliert, aber mit dem Tor können wir die Diskussion erstmal ad acta legen, glaube ich. Typisches Messi-Tor. Das war typisches Wahnsinn. Messi-Tor, also das Tor, ja, aber das ist halt, genau das ist es ja. Ich meine, da siehst du echt im Hintergrund, wie die Spieler sich gegenseitig umhauen, die gegnerischen. Das ist halt, oh, das ist halt wirklich immer wieder schön, Messi. Ich glaube, wenn du selber auf dem Platz stehst, siehst du Messi auch gar nicht. Du hörst nur immer diesen Schallmauer-Durchbruch. Du hörst dann immer, wenn die Stadionbeschallung funktioniert, hörst du dann, wenn er ein Tor geschossen hat, weil es der Stadionsprecher sagt. Ja. Welchem Spiel war das? Schweiz gegen Ecuador? Nee, Italien-England? Wo war das? Italien-England, oder? Ohne die Hymnen. Die Hymnen gefehlt haben, oder was? Nee, das war Schweiz gegen Ecuador. Schweiz gegen Ecuador. Da hat, glaube ich, die ganze Tonanlage im Stadion einen Aussetzer gehabt, weil es gab ja dann auch keine Durchsagen. Nee, aber es wäre ja, bei England wäre es doch so gewesen, da glaube ich, dass die Fans das selber komplett gesungen hätten. Die hätten es hinbekommen, das stimmt. Ja. Was gab es sonst noch? Frankreich natürlich, aber allerdings muss man da abwarten. Honduras mit Sicherheit jetzt kein Gradmesser, aber Benzema natürlich phänomenal. Und, ach, da gab es ja diese tolle Situation mit der Torlinientechnologie, ne? Genau. Das fand ich ja super, als das dann im Stadion gezeigt wurde und erstmal alle total geboot haben, weil No Goal dran stand. Und kurze Zeit später sieht man halt, okay, Ball ist im Tor. Du hörst dann die Franzosen, wie sie sich freuen, aber an der Seitenlinie immer noch den Trainer der Ecuadorianer sich darüber aufregen, dass das ja eigentlich eine Fehlentscheidung sei. finde ich super. Also Es ist doch genau das Richtige gewesen, dass sowas passiert, weil ich glaube nicht, dass das Tor gegeben worden wäre ohne diese Torlinientechnik. Ja, weiß ich nicht. Also das ist halt Ich gehe fest davon aus, dass er das Tor nicht gegeben hätte, weil es einfach so schnell ja auch war, dass man es gar nicht so sehen konnte, auch nicht bei einem Torlinienrichter oder so weiter. Ja, das stimmt. Und dass es dann so passiert ist, weißt du, es wurde in den ersten drei Tagen immer und auch von uns und auch von mir wurde immer darüber geredet, ja toll, dass du uns jetzt nochmal die Torlinientechnik zeigst, wenn du das Ding da in die Maschen schießt. Aber genau deswegen, da hat es funktioniert, da hat es gestanden und schon hat sich das Ding gelohnt. Ja, klar. Punkt aus. Also, und das muss in die Bundesliga. Sagen wir, wie es ist, in die Bundesliga. Da gibt's keine zwei Meinungen. Ja, Schweiz, Ecuador, 2-1, ja, brauchen wir eigentlich auch nicht lange drüber reden. Haben wir im Endeffekt jetzt schon, Frankreich haben wir auch abgehandelt. Italien gegen England, das war ja das Spiel, das nach unserer MMA-Radio-Ausgabe lief. Ja, also da war ich irgendwie von beiden Mannschaften ein bisschen enttäuscht. Also es hat so gewirkt, dass die Engländer verkrampft versuchen, hier zu gewinnen und Italien so alt und abgerotzt, eigentlich sind sie ja gar nicht so alt, aber einfach so, ja, machen wir halt ein Tor und dann machen die das 1-1 und machen wir halt noch ein Tor. So. Also die wirken so abgeklärt so extrem, die Italiener. Das ich ist fand mir aufgefallen. Raheem Sterling unfassbar geil, den möchte ich zu Bayern haben. Das stimmt. Aber insgesamt fandst du nicht ein bisschen enttäuschend, was die Engländer gezeigt haben? Doch, im Grunde genommen schon. Mir hat Wayne Rooney auf seiner neuen Position wirklich gut gefallen. Der hat sich ja auch schon so ein bisschen bei Man United angekündigt, dass der wohl sich ein bisschen rausnimmt als Stoßstürmer und eher den Ballverteiler macht. Das fand ich ganz gut, weil der Typ hat einfach eine gewisse Ausstrahlung und Ballgefühl und sonst eigentlich hat er alles. Was ist denn jetzt los? Die Iraner fast mit dem 1-0. Das ist ja Wahnsinn. Und ansonsten, ich fand es aber ein interessantes Spiel, muss ich sagen. Interessant, ja, und macht mir gleichzeitig auch Angst. Die Italiener, die wirken schon wieder so abgebrüht. Also, ja, das sind abgewichste alte Mistschweine, das gibt's gar nicht. Also ich hätte mir schon erhofft, dass England hier gewinnt, weil die Italiener, die möchte man einfach nicht in der K.O.-Runde haben. Also, nee, wirklich nicht. Ja, das ist also, so ein ekelhafter Gegner. Ja, ich fand, bei den Engländern gab's wirklich teilweise attraktiven Fußball, muss man schon sagen. Eben Raheem Sterling und war das Sturridge oder Welbeck, der vorne drin war? Sturridge, ne? Nee, Welbeck. Welbeck? Sturridge hat später das Tor gemacht, ne? Nee, wenn dann früher. Das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten. Warte mal, Welbeck hat auf jeden Fall von Anfang an gespielt, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Ich weiß es nicht mehr. Gut, sei es drum. War auch im Grunde genommen relativ spät. Interessant fand ich danach noch das Interview mit Andrea Pirlo, der gesagt hat, dass er unter so welchen Bedingungen in seiner 5 Milliarden Jahre andauernden Karriere noch nie gespielt hat. Er hat gesagt, diese Luftfeuchtigkeit, das ist das Schlimmste, was er jemals erlebt hat. Ehrlich? Ja, hat er gesagt. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja eine Mimose, kann man fast schon sagen. Das Mimöschen. So haben wir es, oder? Ja, Ich wollte noch ganz kurz mal zur Dings kommen, zur TV-Übertragungsgeschichte, weil wir das letzte Mal gesagt haben, oder ich habe gesagt, die ARD hat mir so gut gefallen. Das muss ich jetzt revidieren. Bei dieser WM gefällt mir das ZDF deutlich besser. Also ich kann mehr anfangen mit Kahn und Welke, ja, als wie mit diesem bekloppten Beckmann. Also du müsst ja mal drauf achten, ja. Sein Kopf ist ja völlig unverhältnismäßig zum Körper. Der hat ja einen großen Kopf. Das hat man. Und dann steht er da mit Giovanni Elber und ich fand das gestern ganz schlimm, als er Elber Fragen stellt. Nee, vorgestern war das zum Japan-Spiel und Giovanni erzählt noch ein Anekdötchen, dass er früher auf dem Markt mit einem Japaner gearbeitet hat. Und auf einmal fährt dem der Beckmann so ganz... so uninteressiert über die Schnauze, da habe ich mir gleich so gedacht, halt doch du deine Fresse, du Hampelmann, geh doch da wieder mit Uschi Glas über ihre scheiß Creme reden, du Affe. Ja. Also, ja, und die Kommentatoren finde ich beim ZDF auch einen Ticken besser. Und, was viel wichtiger ist, die, also für mich jedenfalls, die Qualität des Internetstreams ist beim ZDF um einiges besser als bei ARD. Guck an. Ja, da habe ich nämlich ordentliche 720p HD. Richtig, ja. Und bei der ARD ist es so ein Twitter zwischen 480 und 720 und das stürzt auch dann manchmal in 240p ab, also das ist, bei der ARD ist das nicht so ganz so geil. Das ZDF macht's auch meiner Meinung nach alles ein bisschen, ja, soll ich sagen, lockerer. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Das wirkt alles ein bisschen, ja, auch mal lustig zwischendurch, ne, auch mal an jüngere Zuschauer gerichtet. Ich finde, bei der ARD wirkt das alles immer sehr, sehr seniorenheimlastig, ne? Aber diesmal, obwohl beim ZDF muss man natürlich ab und zu mal Minuspunkte geben, wenn Katrin Müller-Hohenstein vom WM-Quartier berichtet. Ja, aber mit ihren geschlossenen Haaren fanden... Was? Für mich immer aus, als ob sie irgendwie gerade einen Pfeil durch den Kopf bekommen. Ja, die sieht für mich aus, wenn sie gerade aus der Geisterbahn gecastet wurde oder sowas, also... Ja, auf jeden Fall, hat, wenn dann ich wenn sie da wirklich gecastet wurde, dann hat das Gehirn gefehlt, weil... Ja. Gut, aber insgesamt kann man damit ganz gut leben. Ich habe mir die zwei Spiele bei der BBC angeguckt und das ist für mich dann doch nochmal ein anderes Level, was Fußball-Kommentare angeht. Hast du das online geguckt? Ja, so kann man es sagen. Okay. Also, das ist wirklich, das ist einfach toll. Ich habe mir das England-Spiel angeguckt auf Englisch und jetzt gestern... Argentinien, Bosnien-Herzegowina und das ist wirklich toll. Also englische Kommentatoren höre ich mir 10-mal lieber an als die Deutschen. Ich bleibe leider dabei. Das in jedem Sport. Schön. Genau, dann vielen Dank für dieses Zusammentreffen nach dem Deutschlandspiel von euch. Und habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ansonsten ist es jetzt eure letzte Chance. Dann habe ich nur noch Tschüss zu sagen. Ricky? Tschüss. Ja gut, tschüss, komm. Fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra!